fürs Vaterland streiten, müssen Männer mit Werten sein. Frisch voran und drauf und dran, die haben Werte, die haben Werte. Frisch voran und drauf und dran, weil man diese Werte nicht kaufen kann. Des Blutes folgen, müssen Männer mit Werten sein. Deutsch und frei, toll, kühn und treu, die haben Werte, die haben Werte. Deutsch und frei, toll, kühn und treu, die haben Werte, die sind dabei. Die haben Werte, die haben Werte. Vorwärts voran, den gleichen Schritt. Die haben Werte, die kommen mit. Und bändiger Wille im gleichen Schritt. Die haben Werte, die kommen mit, und wenn die Kapelle im gleichen Schritt.